Audionauten. Das Radio im audionomen Sektor. Wie jeden Donnerstag um diese Zeit auf Radio 100. UKW 100,6 MHz. Die Audionauten. Ja, sehr schön, wunderbar. Die erste Sendung der Audionauten nach immerhin 26 Jahren. Hier aus dem Studio im Columbia Theater. Ich sehe hier sehr viel mehr Gäste, als ich ursprünglich eigentlich erwartet habe, was mich sehr freut. Mein Name ist Frank Holzkamp. Ich habe bei Radio 100 diverse Rollen gehabt. Und ich war immer ein großer Audionauten-Fan. Und deshalb freue ich mich sehr, hier heute Hans-Peter Kuhn begrüßen zu dürfen. Komponist und Klangkünstler und Gründer der Audionauten. Der Johannes Schmölling ist bei uns, der uns diesen wunderbaren Radio 100-Jingle unter anderem beschert hat, den wir uns auch gleich nochmal ausführlich anhören werden und vielleicht auch ein paar Worte dazu hören werden. Johannes ist Mitglied von Change and Dream gewesen und als Komponist und Produzent bis heute sehr, sehr aktiv. Ich freue mich, dass Nico Tenten bei uns ist, ebenfalls ein alter Radio 100-Aktivist und eben auch Audionaut. Er war ja heute Morgen schon mit seiner Ursuppe zu hören, was ich sehr schön fand. Ihr drei wart im Wesentlichen die Audionauten und die Juliane Rosius ist auch noch spontan dazu gekommen und Hans Hütz, sodass wir jetzt hier zu fünft sind. Juliane war die Urmoderatorin der Audionauten. Und du darfst mir jetzt immer sagen, was ich falsch mache, weil ich natürlich über ganz viele Sachen rede, die ich so genau eigentlich gar nicht weiß. Weil ich war tatsächlich Fan auch der Art und Weise, wie ihr diese Sendung gemacht habt, uns mit der Kunst, die da passierte, zu konfrontieren, sie uns aber nicht groß zu erklären. Und das war etwas, was mir in dem Zusammenhang neu war, dass man mich sozusagen auch ein Stück weit allein ließ mit dieser ganzen Geschichte und ich als Hörer die Aufgabe hatte, mich da ein Stück weit auch selbst durchzufinden. Das fand ich ganz toll und das wollen wir heute auch ein Stück weit wiederbeleben. Ich lese auch gleich mal ein Stück aus dem Frequenzantrag vor von den Audionauten, die ja älter sind als Radio 100. Das muss man dazu sagen, da werde ich den Hans-Peter Kuhn auch zu fragen, der Gesellschafter dann bei Radio 100 war. Das war bei Höhe 1 auf der Kabelwelle und da betont ja ausdrücklich, dass nicht so viel geredet werden soll bei den Audionauten, sondern man soll die Musik für sich sprechen lassen. Das wird heute etwas anders sein. Wir werden, glaube ich, eine ganze Menge reden, aber ich glaube, der Anlass rechtfertigt es auch. Wir beginnen jetzt aber mal mit einem Stück vom Hans-Peter Kuhn aus einem Hörspiel, was sozusagen zur Entstehungsgeschichte der Audionauten ein Stück weit dazugehört. Hans-Peter Kuhn, ich höre mich jetzt ein bisschen, jetzt höre ich mich besser. Wir sind bei den Audionauten, da sind solche Zwischenfälle geplant und nicht einfach geschehen, nicht einfach. Vielleicht sagst du kurz was zu diesem Hörspiel. Wir haben ja alle schon angefangen, so ein bisschen mitzuwippen, auch um die Rolle von Hörspiel oder von experimenteller Klangkunst, bevor es die Audionauten gab. Das ist ja kein Stück Audionauten, was wir hier gehört haben, sondern etwas, was du für den öffentlichen Hörfunk gemacht hast. Pre-Audionautisch. Ja, genau. Ja, das war für den SFB damals, als der noch SFB hieß. Ja, das mit den Hörspielen. Also zu der Zeit waren Hörspiele bei den öffentlichen Rechtlichen durchaus gang und gäbe und auch experimentelle Hörspiele. Aber 1984 wurde entschieden, dass es Privatfunk geben soll bei uns. Und dann haben wir dieses Hörspiel gemacht gehabt und mit dem Redakteur dahinter gesprochen und haben gefragt, wie geht denn das jetzt, wenn das Privatfunk gibt? Sagt er, naja, dann ist das vorbei mit solchen Hörspielen. Das wird dann schwieriger, weil die natürlich mehr so Double-Geschichten machen wollen. Im Öffentlich-Rechtlichen, das war die Ansage. Das war so seine Einschätzung von der Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann man jetzt dagegen machen? Hat er gesagt, kann man gar nichts gegen machen, kann man nur dafür machen, mitmachen. Ja. Und mitmachen, habe ich gedacht, aha, mitmachen. Na gut, und dann haben wir, Julian und ich, danach zusammengesessen und haben gesagt, was heißt denn das mitmachen? Mitmachen heißt beantragen, eine Lizenz beantragen. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe dann beantragt, war ziemlich schwierig, alles ein bisschen kompliziert. Und man musste ganz viel Geld haben und ich weiß nicht, was alles. Aber ja, dann haben wir das beantragt und das war es dann erstmal. Bis dann ein Vierteljahr später so ein Brief kam, wie man ihn normalerweise kriegt, wenn man sein Strafticket nicht bezahlt, mit so einer Nummer drauf. Und ich habe gedacht, oh, naja, aber dann habe ich ihn aufgemacht und da drin war eine Lizenz. Eine Stunde Radio pro Woche. Also nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, ja, genau. Habt ihr gesagt, also wenn die Audiokunst durch die Kommerziellen aus dem Öffentlich-Rechtlichen verschwindet, dann machen wir die Audiokunst privat dann eben selbst. Ein mutiger Schritt, das hat ja dann auch wirklich erstaunlich gut und auch erstaunlich lange funktioniert, muss man sagen. Die Audionauten waren bei Radio 100 auf Sendung bis zum bitteren Ende, wo wir nachher sicher auch nochmal ein Wort darüber verlieren werden. Ihr habt einen speziellen Zugang zum Thema gefunden, ich habe das vorhin schon erwähnt, der eher unakademisch war. Ja, das schreibt ja auch in diesem Lizenzantrag, wie ich finde, sehr wohl formuliert. Ihr wehrt euch ein bisschen dagegen, dass man sozusagen Klangkunst immer musiktheoretisch erläutert, bevor man sie sozusagen dann auch mal zu Gehör kriegt. Gegen was seid ihr denn da angetreten im Öffentlich-Rechtlichen? Ich war ja damals nicht dabei oder zumindest nicht an dieser Stelle. Hat man also sagen, salbungsvolle akademische Diskurse hören müssen, bevor es dann mal losging? Weil bei euch war das ja immer sehr unmittelbar und spontan, was mir eben so gefallen hat. Also, dass ich mich da nicht lange erst vorbereiten lassen musste, sozusagen. Es war nicht gegen irgendwas, sondern einfach nur für. Einfach zu sagen, hört einfach hin, lass doch die Ohren mal irgendwie von sich aus funktionieren. Warum muss man immer erst alles erklären? Warum nicht erst mal wahrnehmen und dann darüber reden? Ja. Das ist im Prinzip der Ansatz. Ihr habt dann auch vielerlei eigene Arbeiten zu Gehör gebracht, aber auch dann angefangen, viel Künstler einzuladen. Ja, hauptsächlich, also wir haben schon hauptsächlich eingeladen. Also ja. Wir haben auch ein paar Sachen von uns gespielt, natürlich, klar. Ich meine, wenn wir selber aktiv sind, machen wir natürlich das auch. Aber die meisten Sendungen waren natürlich über andere Leute, ganz klar. Das waren dann häufig Künstler, die ihr auch unmittelbar danach im Konzert oder wir im Konzert erleben konnten. Das waren mit großer Ausführlichkeit auch im Interview zu hören. Das waren oft Künstler, die in der Stadt waren und Aufführungen hatten, Performances hatten hier, ja. Aber auch einfach so aus dem Repertoire, also was man so kannte an interessanten Künstlern, haben wir vorgestellt. Ne? Ja. Verein Freunde guter Musik. Und da gab es eine starke Kooperation, wo wir überlegt haben, wie kann man Synergieeffekte, damals war das Wort noch nicht erfunden, aber wir haben es erfunden, einfach auch solche Sachen nutzen. Wenn klar war, die haben Leute eingeladen und die haben uns auch, glaube ich, am Anfang ziemlich gute Kontakte gemacht und wir waren sehr auch auf die angewiesen. Jetzt muss ich euch natürlich mal nach ein paar Namen fragen. Die tödliche Doris, ja, Wolfgang Müller war gerade auf der Bühne, die Amanda Galas, das war so eine Begegnung für mich persönlich auch, wo ich dachte, wow, was ist denn das? Ja, ich habe sie dann später auch im Tempodrom gesehen. Wir hören, glaube ich, nachher auch noch einen kleinen Auszug von ihr. Ich habe auch genau das Manuskript noch gefunden. Also ich habe damals noch mit der Hand transkribiert das Interview, was ich mit ihr gemacht habe und mich gewundert, mein Gott, mein schreckliches Englisch, aber sie war wunderbar. Also es ist ja eine Frau auf den ersten Blick, wo man denkt, um Gottes Willen, ja, wie kann man mit dieser Frau reden? Aber es war ein ganz fantastisches Interview mit ihr und hat sehr viel Spaß gemacht, dann auch die Sendung zu entwickeln. Sie war auch ein unglaubliches Energiebündel. Also diese Musik ist ja sozusagen etwas, also wir hören wieder Litanies of Satan irgendwann ein Stück draus, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich so in der Form an keiner Stelle bislang zu Gehör bekommen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ihr habt dann später auch Sachen gemacht, die, das hören wir dann uns auch noch ein bisschen an, die eher, ich sag mal, lautmalerisch, wortkünstlerisch waren. Hans Hütt ist ja auch hier, wir werden die Barschelei noch in voller Länge hören, die ich sehr liebe, muss ich sagen, die man aber am besten auch über Kopfhörer hört. zu der du ja auch eine ganz besondere Beziehung hast. Zu der ich auch beitrage, weil, aber das, ich greife dir mit etwas vor, weil der Wahnsinn, der da drin steckt, wie wir alle mit dem Lachen kämpfen, sich am besten erschließt, wenn man sich das über Kopfhörer anhört. Also es war wirklich eine echte Radio 100-Sternstunde. Aber ich greife ein bisschen vor. Ich habe euch natürlich auch gebeten, sucht mal Musiken aus, die für euch eindrucksvoll waren in der Zeit und vielleicht auch eindrucksvoll heute sind. Jetzt haben wir viel geredet, jetzt hören wir uns auch mal eine solche an. Die hat der Hans-Peter Kuhn herausgesucht von Meredith Monk. Magst du vielleicht etwas dazu sagen, warum dieses Stück? Ach, ich fand Meredith Monk immer sehr aufregend, weil sie diese merkwürdige Gesangstechnik hat. Mm. Und das halt eben auch mit ihrem Ensemble dann so getan hat. Und dann, ich bin ja Bob Wilson Mitarbeiter gewesen, ja. Viele Jahre. Bin dadurch natürlich auch mit ihr in gewisser Hinsicht, naja, nicht gerade verwandt, aber ich habe natürlich mit ihr auch zu tun gehabt. Und ich fand das immer sehr schön. Und dieses Stück finde ich gerade toll, weil das so auf der einen Seite so einen naiven Charakter hat, ja. Und auf der anderen Seite aber durchaus eine Komplexität hat. Das finde ich ganz schön. Ja. The Tale, das liegt ja schon im Namen ein bisschen. Die normale Körpertemperatur beträgt beim Pferd 38,5 Grad, beim Rind 39,5 Grad, beim Schwein 40 Grad, beim Huhn 42 Grad. Großstadtfieber. So schön und knapp kann ein Jingle im Radio sein. Den hier hat der Johannes Schmölling produziert, der mir gerade gegenüber sitzt und tatsächlich nicht ganz sicher ist, ob er sich an den erinnern kann. Aber jeder Radio 100 Hörer und Hörerin kann sich daran erinnern. Wir werden auch gleich nochmal den echten Radio 100 Jingle in Langfassung hören. Johannes, du hast uns damals sozusagen eine Verpackung verpasst. So heißt das ja im Radiosprech. Ein privater Hörfunksender, den wir ja letztlich irgendwie auch waren, braucht eine Verpackung, also eine akustische ID, die den Hörern so lange um die Ohren geschlagen wird, bis sie sie bei jeder Frage, welchen Lieblingssender sie denn haben, immer prompt an diesen Jingle erinnern, dann den richtigen Namen aufsagen. Das war ja seinerzeit mutmaßlich heute immer noch eine beliebte Technik, in Umfragen möglichst gut dazustehen, dass man eben als Privatsender diese Jingles penetrierte, bis es keiner mehr hören mochte. Und ich fand deine Jingles immer ganz klasse, und obwohl wir sie so viel gehört haben, sind sie etwas, was zum sozusagen Erbe von Radio 100 Zentral dazugehört, auch in den zwei Tagen, jetzt höre ich hier nichts mehr, in den zwei Tagen des Festivals war immer wieder die Rede von diesen Jingles. Ich muss dich fragen, wo sind die Inspirationen her gewesen für so eine Geschichte? Oi. So was Kurzes, Knackiges, da ist ja nicht mal eine Musik drin. Ja, ein bisschen Hall, du pitchst die Stimme hoch oder irgend sowas? Ja, schwierig. Es ist schon so lange her, dass ich Probleme habe, mich an diese Dinge zu erinnern. Also im Detail kann ich es wirklich nicht sagen, wo es herkam. Das sind sicher auch Konstruktionen, die mit Hans-Peter oder mit Juliane oder auch mit Wolfgang Renner zusammen entstanden sind. Musikalisch weiß ich natürlich, was ich gemacht habe zu der Zeit. Ich war quasi Mitte der 85 weg von Tangerine Dream, ja. Und hatte mein Studio zum ersten Mal in der Dudenstraße alleine benutzt und war mitten in der Produktion meiner allerersten LP, haben wir früher gesagt, oder meines Albums, Verve & Reed damals. Und da kam halt die Anfrage nach, hey, wenn du irgendwie was hast für uns, mach es doch einfach. Und so sind diese Dinge auch entstanden. Auch der Audionauten-Trailer ist so entstanden. Das sind also mehr oder minder Collagen, die ich schon auf Band hatte, die wir dann natürlich speziell für die Sendung präpariert haben, mit Wolfgang Rennert als unserem wunderbaren Stationssprecher. Und der Radio 100-Jingle sollte natürlich markant sein. Er sollte natürlich sagen, hey, wir sind anders und hier sind wir. Und sich natürlich von den ganzen Blablabla der Öffentlich-Rechtlichen natürlich unbedingt davon abtrennen. Und trotzdem eine Art von Erkenntnis oder Wiedererkennung haben. Also er besteht aus zwei oder drei Teilen. Einmal eine Stationserkennung und dann eine Art Melodieführung und dann natürlich noch einen Teil, wo dann der Moderator selbst noch was drauf sprechen kann. Und so ist das mehr oder minder dann damals von mir gemacht worden. Und jetzt hören wir uns mal an. Also in Anwesenheit für Johannes Schmölling, der Radio 100-Jingle, der heißgeliebte Gregor. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio 100. Das ist eine 6-Minuten-Fassung des Jingles. Deshalb habe ich mir das jetzt mal erlaubt. An der Stelle darfst du reden. An der Stelle darf ich reden, das ist sehr schön. Hast du sonst für Radios gearbeitet? Weil ich fand, dass es war sozusagen eine extrem professionell wirkende Verpackung, die du uns geliefert hast. Ich höre jetzt aber raus, wenn du sagst, es ist ein Klangcollage, es ist eigentlich nicht dein Job. Ja, wieso? Warum nicht? Also ob ich nur eine 10-Minuten-Collage mache oder anderthalb Minuten, das unterscheidet sich nicht so sehr. Ich habe mal für den SFB gearbeitet, aber da wurde ich dann abgelehnt. Da hat man mich dann irgendwie nicht genommen. Okay. Das tut mir sehr leid. Das ist jetzt ein Insider. Man hört in deinen Produktionen, ja, es gibt so ein bisschen so einen Schmörling-Style. Wir hören auch gleich ein aktuelles Stück von dir. Augmented Reality, also überlagerte Realitäten. Da sind auch Sachen drin, die aus der Zeit, ja, also aus den 80er Jahren kommen. Vielleicht sagst du ein paar Sätze dazu, dann hören wir uns das mal an. Bei mir fiel ein, das passt klanglich total gut zusammen, was du als Jingles gebaut hast und das, was dann auch musikalisch in dem Stück passiert. Naja, mein Hintergrund ist halt eben als, Pianist oder Organist, spielst du Dinge in deinem Leben, die du natürlich so weit mit dir mitträgst, dass du sie nie wieder vergisst und dass sie sich überall auch wieder einschleichen in all dem, was du machst. Und ich habe vor 2 Jahren habe ich Berlin verlassen, weil mir die Stadt ein bisschen zu übermächtig wurde und mich erdrückt hat und bin aufs Land gegangen und habe dort ein kleines Studio auch entwickelt, weiterhin, um noch ein bisschen zu arbeiten, auch in meinem Alter. Und dann kam die Entscheidung, was nehme ich an Instrumenten aus Berlin mit dorthin? Und habe dann entdeckt, dass ich Instrumente aus dem Studio genommen habe, die eben schon 10, 15 Jahre alt waren und die ich so lange Zeit auch nicht mehr eingeschaltet hatte. Und letztes Jahr, als ich dann eine Pause hatte im Sommer und zum ersten Mal wieder nach wie vielen Jahren auch wieder alleine arbeiten konnte, habe ich einfach diese Dinge eingeschaltet und muss sagen, war unglaublich fasziniert von diesen Samples, von diesen Klängen, die jetzt ohne großes Make-up oder so weiter, sondern direkt aus diesen Kisten rauskamen. Und ich habe im Juni, Juli angefangen, diese Produktion zu machen, also 1000 Times Part 2 heißt die ganze Geschichte, und im September war ich fertig. Und das hat mir so viel Freude und Spaß gemacht, und genau dieses Augmented Reality ist ein Stück, was eigentlich aus den Samples und den Strukturen, den Soundstrukturen, auch in Collagen der Audionauten zum Beispiel oder auch der Audioart, der Hörspielart, die Hans-Peter zum Beispiel auch macht, genau aus dieser Struktur kommt das Ganze auch. Und deswegen klingt es eigentlich so wie in den 80er Jahren. Aber auch in der Elektronik sind die 80er Jahre sehr en vogue. Absolut, und deswegen, ja, glaube ich, passt das Stück ganz gut. Das passt, glaube ich, super. Ja. Ich habe ja auch deine Synthesizer-Sammlung sehen dürfen, die ja sehr stark aus der Zeit auch noch stammt. Du meinst das Museum. Das Museum, genau, in deinem Studio. Ja, ich freue mich sehr. Wir hören das Stück, Augmented Reality. Morgen. A3. So, wir machen musikalisch und zeitlich einen gewissen Sprung. Das war eben ein Stück von Hans-Peter Kuhn aus einer aktuellen Produktion, aus einer Theaterproduktion, Endspiel, was gerade am Berliner Ensemble läuft, gemeinsam mit Robert Wilson, mit dem du ja viel zusammengearbeitet hast. Klang, Kunst und Theater, wie sortiert sich das heute? Wie sortierte sich das damals? Du schreibst ja, dass im Grunde genommen zu den Starttagen der Audionauten Klangkunst noch eher so eine Nischenexistenz führte. Wenn ich mir jetzt angucke, was ich da am BE gesehen habe und welchen Anteil auch deine Produktion an dem Gesamtkunstwerk hat, hat sich da ja offenbar irgendwas bewegt. Naja, also ich erinnere mich, damals war das so, wenn ich gesagt habe, ich möchte 4 Lautsprecher haben, haben die gesagt, wieso denn 4? Einer reicht doch. Und dann haben sie aber gesagt, wir gucken mal im Keller nach, und dann haben sie irgendwie 4 verschiedene Lautsprecher gefunden. Und dann habe ich gesagt, ich brauche aber auch 4 Verstärker. Was soll denn der Quatsch? Ja? Und jedenfalls, also das war so die Ausgangsposition. Und naja, wir haben dann im Theater die Möglichkeit gehabt, da gab es halt Produktionsmittel, und damals war das Theater in Deutschland ziemlich reich. Das heißt, man konnte hingehen und sagen, wir brauchen so und so viele Lautsprecher und ich weiß nicht was alles. Und dann haben die das auch gemacht. Und dadurch war das möglich, im Theater solche Sachen zu machen, also solche Klanginstallationen zu machen. Ich habe das damals Klang-Environments genannt. Es gab in der bildenden Kunst den Begriff des Environments, so Kienholz und diese Leute. Und es gab keinen äquivalenten Begriff für Klang, weil Klanginstallation hat Max Neuhaus erst 1991, glaube ich, auf den Markt geschmissen. Und habe dann im Theater halt das entwickelt, was man heute Klanginstallationen nennt. Und später dann eben auch draußen in der freien Welt. In der freien Welt heißt, dass du Klanginstallationen als solche ausstellst und entwickelst, ganz unabhängig von deiner Theaterarbeit? Ja, Theater mache ich ja kaum noch. Also ich habe bis 98 habe ich Theater gemacht, dann habe ich im Prinzip das aufgehört, und jetzt habe ich mal wieder mit Bob Wilson zusammengearbeitet nach fast 20 Jahren Pause, was auch sehr merkwürdig war. Am Anfang sehr scary, muss ich sagen. Ich war schon sehr, sehr ängstlich am Anfang. Habe ich gedacht, scheiße, hoffentlich geht das gut. Aber am Ende war das eine ganz tolle Produktion, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch ganz angenehm, mal wieder so diese Theaterluft zu schnuppern. Aber ich bin da raus. Also ich mach meine Installationen. Das ist das. Ja, das aber weil ich fand, ich habe von Robert Wilson einige Sachen am BE gesehen. Das ist ja da so ein bisschen auch, da ist er ja Haus und Hof gewesen, ja. Lieferant ist vorbei, gewesen. Ja. Ist jetzt ein bisschen vorbei. Aber ich fand euch beide sozusagen auf der Höhe der Zeiten, auch eurer künstlerischen Mittel. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, da kommt was zusammen, was richtig Sinn macht und auch Spaß macht. Also es hatte sonst ja so ein bisschen was Lackiertes, auch diese Robert-Wilson-Geschichten. Und die Figuren waren mir nicht mehr wirklich nah, während ich an der Produktion das Gefühl hatte, die sprechen mich an, ich bin bei ihnen. Es hat ja auch eine gewisse Tragik, diese ganze Geschichte. Es geht ja irgendwie Richtung Tod. Dann deine Musik dazu, dieses Barrel-Organ, was wir gehört haben. Und dieser Diener, der da rumläuft, das haben wir jetzt leider nicht mit diesem Ping. Also du nervst uns als Zuschauer ja auch in einer Art und Weise und hältst uns vom Einschlafen an einigen Stellen ab, die ich bewundernswert finde. Aber das hat für mich zusammen richtig, richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Naja gut, ich meine, da ist dann vielleicht wirklich 40 Jahre Geschichte dann auch. Ja. Ich meine, wenn man sich 40 Jahre kennt, dann, ja, dann gehen halt auch bestimmte Sachen einfach. Dann funktioniert es, ne, wenn man sich dann wieder sieht. Ja. So wie wir uns ja hier in einem gewissen Sinne auch wieder sehen nach 26 Jahren. Das setzt auch nicht viel anders. Es setzt auch mal Energien frei, und sei es nur für einen Abend oder eben für eine Produktion. Was sich ganz bestimmt geändert hat in den letzten Jahren oder seit die Audionauten, oder seit der Gründungsphase der Audionauten, ist der Stellenwert von Soundart. Man kann das mittlerweile auch studieren. Du bist ja auch Hochschullehrer hier in Berlin an der UdK. Ja, das ist wirklich anders geworden. Also wie gesagt, also am Anfang musste ich noch erklären, dass ich 4 Lautsprecher brauche. Heute ist das nicht mehr, ist das kein Issue irgendwie mehr. Ja, ich meine, vor allem die ganze Technik ist ja auch so viel billiger geworden. Also die Digitaltechnik kostet halt nichts. Ne? Damals Tonbänder haben halt richtig Geld gekostet, Tonbandgeräte. Ja. Und heute ist das halt alles total billig und du kannst auf dem Rechner, auf einem kleinen Laptop hast du eine 60-Kanal-Anlage. Also ich meine, das ist natürlich... Na gut, aber das eine ist ja das Material, das andere ist ja, was studiert man denn da? Also um das mal ganz praktisch zu fragen, ich freue mich, wir haben auch die Martina Posanska bei uns, die beim Hans-Peter studiert hat und die hat auch eine Soundinstallation für uns gebaut, die wir gleich noch hören. Was passiert da, wenn ich Soundart studiere? Also Sound Studies ist, glaube ich, Sound der richtige Studies, Begriff. Sound Studies heißt es ja. Und ein Teil davon ist natürlich Klangkunst, das ist ganz klar. Was da passiert ist, man beschäftigt sich mit Klang, mit Hören, mit Klang und entwickelt Konzepte. Ob das jetzt in der Richtung von Klangkunst ist oder von, sagen wir mal, Hörspiel oder von Industriedesign, was ja auch möglich ist, das ist dann wieder für die Studenten offen. Aber frag doch mal Martina. Ja genau, also wenn du sagst, du studierst Klangkunst, Soundart, also was studierst, ich versuche mir das vorzustellen, mal ganz naiv, also Musik kann ich aufschreiben, da gibt es Notationssysteme, da gibt es eine Theorie dahinter, da gibt es eine ganz etablierte Art und Weise darüber zu sprechen und das auch zu lernen. Wie ist das bei Klang? Also ich denke, für jeder ist es ein anderer Prozess. Also für mich ist es verbunden mit Field Recordings, also ich aufnehme die Geräusche von der Stadt und die prozessiere ich und mache ich Musik von das, was ich finde in der Stadt. Aber es gibt Leute, dass, wie Hans-Peter hat gesagt, manchmal spezialisiert sich in so Industriedesign, mehr Sachen für so Popmusik auch. Okay. Ja, also kann unterschiedliche Sachen gibt. Aber gibt es dann ein Field Recording Seminar und dann sitzen da 20 Field Recordisten und spielen alle am selben Aufnahmegerät? Also ich versuche mir das vorzustellen. Wie lernt man sowas? Oder ist das ganz individuell? Ihr beiden sitzt zusammen und überlegt gemeinsam. Ja, ich denke, es ist du mehr hast eine Idee und du sagst was dazu? Ja. Also Klangkunstbereich ist individuell. Ich arbeite mit den einzelnen Studierenden separat. Das kann man nicht im Seminar. Man macht dann im Seminar macht man gemeine Gespräche, also Besprechungen. Ne? Also dann macht sie zum Beispiel eine Aufnahme und trägt es vor, schlägt es vor und dann wird die diskutiert. Aber die Projekte bespricht man im Einzelnen. Das geht gar nicht anders. Auch eine relativ, ich mutmaß mal, eine relativ theoriefreie Geschichte. Ja, also meine ja. Also ihr macht das einfach, ja. Meine ist es auf alle Fälle. Ja, wir hören uns jetzt mal ein Stück an von der Klanginstallation, die Martina speziell für uns gemacht hat, basierend auf Material von den Audionauten, die auch hier, also wer uns jetzt hier hört und noch im Columbia Theater ist, hier in der Glasröhre neben der Lounge aufgebaut ist. Gregor, lass uns da reinhören. Berlin wird in vier Sektoren aufgeteilt. August 1985. Benno hält eine fünfte Sektor. Die Audionauten. Radio im Audionautensektor. Ein Herz für Ohren. Die Audionauten. Ein Herz für Ohren. Die Audionauten. Macht runde Ohren im Gleich. Okay, ich bin wieder drauf. Martina, das ist eine 8-Kanal-Installation. Man denkt ja immer, Klanginstallation müsste man einfach nur ein Mikro reinhalten, nimmt man auf und dann kann man es ins Radio bringen. Das funktioniert gar nicht. Was ich gerade vorgespielt habe, ist eigentlich nur die halbe Installation. Man muss Klanginstallationen tatsächlich erschreiten und reinlaufen. Das ist gar nichts irgendwie, was meine naive Annahme war, das kann man mal schnell aufnehmen, das ging gar nicht. Trotzdem herzlichen Dank für dieses Kunstwerk anlässlich von 30 Jahre Radio 100 in den Audionauten. Ich hoffe, wir können das mit in unser Radio 100 Archiv packen. Das alles wird ja sozusagen, was wir hier tun, in eine Zeitkapsel getan und für alle Ewigkeit aufgehoben. Da bist du jetzt Teil davon. Herzlichen Dank. Ich habe gerade von Juliane das Stichwort Waschmaschine auf diesen Zettel geschrieben bekommen. Ich nehme an, es gibt hier noch eine Geschichte zu erzählen zur Soundart. Natürlich. Also es gibt eine Waschmaschine, oder inzwischen habe ich gerade gehört, gibt es die nicht mehr. Die hatte einen besonderen Pumpensound. Also wenn die das Wasser ausgepumpt hat, hat die so einen speziellen Sound gehabt, und zwar so eine Schwebung. Wow, wow. Diese Waschmaschine hat es nicht nur in diverse Filme, sondern auch in den Spiegel gebracht. Die ist im Spiegel erwähnt worden, meine Waschmaschine. Okay. Oder unsere Waschmaschine, die wir damals hatten. Das ist eine der seltensten, wenigsten Waschmaschinen, die es geschafft hat, in den Spiegel zu kommen. Hast du die Töne noch? Die Töne habe ich natürlich noch. Das die haben Waschmaschine, wir natürlich blöderweise die Waschmaschine ist leider jetzt Schrott, aber die Töne sind noch da, die werden auch noch weiter übernehmen. Und wie gesagt, geht auch ins Radio 100 Archiv. Ja, also kannst du uns gerne, schicke ich nach. Sehr gerne zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für diese Einlassung zum Studium der Sound Art. Ich muss dich noch fragen, wie viele Studenten hast du denn da? Also wenn du das so machst, ist alles individuell? Es sind pro Jahr ungefähr 30. Okay, ja, immerhin. Und bei mir jetzt, also insgesamt, ja, bei mir sind es etwa die Hälfte. Okay. Sound Art kriegt ja einen neuen Stellenwert jetzt auch durch die Elektromobilität, habe ich gelernt. Wir brauchen ja auf einmal künstliche Sounds, damit man die Maschinen noch identifiziert. Ist das ein Betätigungsfeld zum Beispiel für euch? Das ist auch ein Betätigungsfeld. Das ist dann das also was in diesem eher kommerziellen Bereich liegt. Ja. Ja, klar. Ja, das ist also, wir beschäftigen uns nicht nur mit Kunst. Also ich bin eigentlich der Einzige, der die Klangkunst da macht. Wir haben mehrere Fächer. Und ich bin derjenige, welcher der mit Klangkunst zu tun hat und der mit den Studenten halt eben Installationen, Performance und solche Dinge macht. Die anderen machen andere Sachen mit denen. Ja. Also es gibt ganz profan sozusagen Klangkunst. Ich fand es nämlich ein spannendes Thema mit dem Auto. Ja, gibt es dann irgendwann eine Hans-Peter Kuhn Edition von einem Porsche oder einem BMW? Naja, also ich habe mich ein bisschen in die Thematik reingelesen. Es ist tatsächlich so, dass es da Büros gibt, die grübeln danach, wie muss ein Elektro-BMW klingen, damit er sich vom Elektro-Mercedes unterscheidet und mir das Markengefühl erhalten bleibt. Also da bin ich aber nicht ganz der richtige Mensch für. Ich will nur sagen, und ich habe das natürlich sofort fortgesponnen zu sagen, also wenn dann schon jedes Auto ein Synthesizer ist, ja, die Klangerzeugung muss ja auch irgendwo stattfinden, dann kann ich natürlich eine Künstler-Edition mir vorstellen oder ein Wochenend-Sound zum Beispiel. Die Autos klingen an den Wochentagen verschieden oder Tag und Nacht verschiedene Sounds und so. Aber ich meine, du weißt das schon, die Porsche ist schon ganz lange innen anders klingen als außen. Die haben innen den Röhring-Sound, damit der Fahrer des Porsches sich wohlfühlt und wie soll ich sagen, Testosteron-mäßig entsprechend fühlt. Ja, sind die innen, machen die, werden sie draußen ja nicht so laut sein. Damit sie schön leise sind. Nur 85 dB. Wenn sie am Kindergarten vorbeifahren, niemand erschreckt. Okay. Ja, herzlichen Dank für diese Ausführung zum Thema Soundart. Ich bin jetzt nicht sicher, welchen nächsten Song wir drin zu liegen haben. Nummer 11. Gregor, ich bitte dich einfach, das abzufahren. Ich komme jetzt hier mit meiner Liste nicht klar. Vielen Dank. Must be nearly finished! It must be nearly finished! It must be nearly finished! Must be nearly finished! Ja, also einer der technischen Fortschritte, die es ja gibt im Radio machen, ist, dass jetzt alles nur noch im Rechner stattfindet. Und ich bin selber relativ rechneraffin, aber ich merke, es fällt mir schwer, wenn kein Band mehr auf dem Tisch rumliegt und es keine CD und gar nichts mehr gibt. Deshalb bin ich hier in der Reihenfolge durcheinander gekommen. Wir hatten trotzdem das Vergnügen, jetzt nochmal ein Stück aus dem Endspiel zu hören, mit deinem Sound und diesem schreienden Diener. Das war genau die Stelle, wo ich das Gefühl hatte, wer jetzt nicht wach ist im Publikum, steht auf und geht. Und dann gingen vor mir tatsächlich auch zwei. Also sind tatsächlich im ausverkauften BR zwei Leute aufgestanden und gesagt, das hören wir uns nicht länger an. Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist, glaube ich, 15 Mal kommt. Das war jetzt 5 Mal. 21 Mal. Oder 21 Mal. Und man hört dann sozusagen auch immer gespannt dazu, was kommt denn jetzt noch. Das ist noch? Übrigens Bob Wilson, ne? Der da schreit. Ach, es ist er selbst. Ah, der Meister selber. Der Meister selber schreit. Ja, dann werden wir das, kommt ja auch zu uns ins Archiv. Also Klangkunst muss keineswegs immer nur freundlich und ohrschmeichelnd sein. Das ist das, was ich da sehr deutlich draus mitgenommen habe. Glaube ich nicht. Wir wollen reden auch über ganz andere Dinge, nämlich der Nico, der neben Hans-Peter Kuhn sitzt, auch einer der Ur-Audionauten und derjenige, der, glaube ich, die Sendung am Ende so mehr oder weniger auch alleine moderiert hat, also stark in die Rolle reingegangen ist, dann irgendwann der zentrale Audionaut überhaupt zu sein. Wir hören auch gleich ein Stück von dir aus einer Silvestersendung Audionauten, an der ich das Vergnügen hatte, mitzuwirken. Mhm. Du hast als Niederländer dich bei Radio 100 auch immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, wie findest du uns und die Deutschen? Vielleicht magst du da was zu sagen. Wir sitzen ja hier bei Radio 100 auch immer vor der Frage, wer waren wir eigentlich? Und ich glaube, du hast einen speziellen Blick auf uns gehabt. Also wie war das denn jetzt gar nicht nur den Audionauten, sondern uns als Radio 100 mit unseren 25 bis 27, unseren strähnigen Haaren und dem etwas rüpelhaften Benehmen zu begegnen? Ach, das war gar nicht so merkwürdig. Ich meine, in Niederlanden sahen die Punks nicht aus wie Weihnachtsbäume, das war in Deutschland so. Ja. Aber im Prinzip hatten die gleiche Einstellung. Also da gab es ja kein Problem, sozusagen. Und es ist halt eben auch so, dass ich habe im Prinzip versucht, die deutsche Seele zu finden. Ja. Und das war sehr schwierig. Ich habe dazu bestimmte Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel deutsches Wörterbuch genommen. Ich hatte mehrere Lexiken und Wörterbuche und bin dann dadurch gewandelt, um zu gucken, was führt in Deutschland innerhalb einer Erklärung in eine nächsten Erklärung und in eine nächste Erklärung. Und wie verhält sich das zu Holland, also zu meiner Empfindung? Das war was ganz anderes. Das war recht interessant. Das ist eigentlich eine Sprachstudie. Und zusätzlich habe ich deutschen Humor nicht so richtig verstanden. Und, ist das mittlerweile besser? Du lebst ja, das wollte ich gerade erklären. Durchgehend in Deutschland? Ich war ja oft in Ostberlin. Ja. Und ich hatte eine Freundin, die arbeitet bei der Deutschen Oper. Die habe ich geheiratet irgendwann. Und auch noch während DDR-Zeiten. Und ich war dadurch in der Lage, das Komplettwerk von Wagner mir anzugucken. Das habe ich, also hat eben alles live gehört und danach habe ich den Witz von Karl Valentin verstanden. Davor nämlich nicht. Und ich glaube, dass also derjenige, der mir den Deutschen am nächsten gebracht hat, ist letztendlich doch Wagner gewesen. Das tut mir sehr leid, aber das muss ich doch sagen. Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Welchen Karl Valentin Witz? Ja, welchen Witz, genau? Im Grammophonladen. Ach so. Schallplatte. Ja. Die Schallplatte. Den hast du durch Wagner verstanden? Ja, da fand ich den auf einmal lustig. Davor überhaupt nicht. Okay. Also, ja, okay. Wir haben ihn jetzt nicht zur Hand. Das ist der, wo er sagt, er möchte eine Schallplatte haben. Und sagt die Frau, die Liesel Kasch, der sagt, ja, was denn für eine Schallplatte? So eine runde Schallplatte. Ja, genau, ich weiß. Und er weigert sich, über die Schallplatte als Schallplatte zu reden. Er redet über das physische, den physischen Gegenstand. Ja, das ist ein wunderbarer Spot. Genau, genau. Wir hören auch gleich einen Ausschnitt aus jener Silvestersendung, jener legendären, in der auch Hans Hütt uns mit der Barschelei eine Freude gemacht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Geschichte bei Radio 100, ich habe dich immer im Interview mit Künstlern erlebt, wo ich das Gefühl hatte, du begegnest denen wirklich das erste Mal und fragst sie sozusagen, ich sag mal, neugierig und völlig unvoreingenommen. Das war etwas, was mir immer sehr gefallen hat. Also so ein Stil von Interview, wo der Interviewer offen und ehrlich einräumt, das ist mir neu, was sie mir da erzählen, und nicht sozusagen im Duktus eines, ich weiß schon Bescheid, fragt. Das hat mir immer sehr imponiert und viel Spaß gemacht. Da werden wir nachher auch noch hoffentlich einen kleinen Ausschnitt von hören, wenn die Zeit bleibt. Wir hören uns jetzt mal an einen Ausschnitt, da geht es auch um das Wörterbuch, um das Wort Weihnachten aus der Silvestersendung 88. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am Anfang war das Wörterbuch als Anlass meines Daseins bei Ihnen zu Hause der heutige Abend Silvester. Für mich als ehrenpflichtiger ausländischer Mitbewohner in eurer Zone spielt die Sprache die wichtigste Rolle in meinem Leben hier. Man muss sich ja verständigen können, um seelisch zu überleben. Die Sprache, so einfach wie sie jetzt durch die Wellen sprudelt, um in ihre Ohren ein Zuhause zu finden, so kompliziert kann sie werden, wenn man sich unter sich über sie auseinandersetzen will. Komische sowie peinliche Momente wechseln sich ab in x-beliebige Reihenfolge. Nehmen wir zum Beispiel ein Wort aus der zeitgenössischen Mythologie, Weihnachten. Anlässlich dieses Festes war ich zu einem Essen eingeladen. Alles Mögliche habe ich angestellt, um herauszufinden, was es zu essen gab. Vergeblich. Die Gastgeber guckten mich komisch an, eher beleidigt als freundlich oder guten Willens. Noch verstörter waren sie, als ich an dem Abend mein Vorrat Wein hervorzog. Frisch erworben bei einem Weinhaus, 10 Flaschen Wein, jeweils zu einem Viertel gefüllt mit dem kostbaren Saft. Das einzig Mögliche trat ein, die Stille. Nach dem Essen erst wurde mir klar, dieses Weihnachten schreibt man mit H. Während mein Verbleiben in das Land meiner Muttersprache habe ich immer geglaubt, dieses Wort sei doppeldeutig. Zuerst als Begriff für ein christliches Fest, außerdem für eine mir sympathischere Bedeutung, man muss auf den Wein achten. Eine logische, nach wie vor passende Erklärung zu diesem Feiertag. Die Sprache. Missverständnisse haufen sich, hinterlassen eine Spur voller peinlicher Momente. Wie ein schlechter Witz führt man sich, und eins ist klar, zum Lachen reicht es nicht. Unangenehme Situationen zu verringern ist das Motto. Dazu dient meine Bibel, Wegbereiter zum tieferen Leben, das Wörterbuch. Ich reise in und mit ihm herum, entlang Begriffe, Deutungen, Zusammenhänge. Damit mir heute Abend nichts passieren kann, werde ich den Begriff Silvester versuchen zu analysieren und je nach Gewissen, Gefühlsebene einen Weg suchen, dieses Fest zu erleben. Auf geht's, eine Reise ins Land der neuesten Demagogien. Bis später. Ja, herzlichen Dank, Nico, für diesen wunderbaren Text. Was die Audionauten für mich auch ausgezeichnet haben, dass das ist ja auch humorisch, aber es ist überhaupt nicht albern. Und das fand ich immer ganz wichtig. Also ihr nehmt es ja sozusagen ernst und aber auch nicht bierernst. Also wir haben ja vorhin gesprochen über das Unakademische, was mir so imponiert hat. Das fand ich, kommt in diesem Text ganz wunderbar zum Tragen. Es hat eine Poesie und eine Komik gleichzeitig und lässt mich als Zuhörer auch ein Stück weit arbeiten. Was meint er denn? Aber das genau habe ich an den Audionauten immer so gemocht. Wir gönnen uns jetzt mal eine Musik. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Sendezeit. Das ist von Nico ausgesucht, ein Cover eines ganz wunderbaren Songs, den möglicherweise viele, wenn sie das jetzt hören, nicht auf den ersten Blick wiedererkennen werden. Vielleicht willst du zwei Sätze dazu sagen, was wir hören. Ja, ich hatte einen schlimmen Unfall. Ich bin in Koma geraten. Der Unfall war nach einem Konzert von dieser Band, The Start heißen die. Die kommen aus den Niederlanden. Und ich habe das Konzert, während ich im Koma lag, in der Intensive Care, über und über gehört. Also 4 Tage hintereinander. Ich habe nichts anderes als dieses Konzert gehört. Ich habe es mitgemummelt währenddessen im Krankenhaus, während ich im Koma war. Und das ist eigentlich eine Ode an der Band, weil ich bin die sehr dankbar, weil im Prinzip haben die mich durch eine ganz negative Zeit gezogen. Also Musik als Rettung, wenn man so will. Ganz genau. Ja, ganz wunderbar. Genau. fire starter. You're a fire starter. Ja, ein wunderschönes Stück. Firestarter von The Start. Wenn wir jetzt ein Privatradio wären, würde ich unsere Hörer jetzt auffordern, doch anzurufen und uns zu sagen, von wem das Original ist. Und wer das dann weiß, der kriegt ein T-Shirt. Es ist von The Prodigy. Ich mag auch das Original sehr, muss ich dazu sagen. Ich komme ja so ein bisschen aus der Krachecke und fand das Cover ganz toll. Und Prodigy selber hat auch gesagt, das ist das beste Cover, was sie von diesem Song, der ja nun wirklich ein Welthit war, gehört haben, haben die, glaube ich, sogar The Start zur Vorband eingeladen. Also eine ganz wunderbare Nummer. Wir nähern uns langsam auch dem Ende unserer Sendung. Worüber wir reden müssen, Hans-Peter, ist natürlich über dich auch als Gesellschafter bei Radio 100 und nicht nur als Programmmacher. Du kommst ja aus einer anderen Ecke als ich. Ich war sozusagen der andere Radio Berlin, jung Mensch ohne Radioahnung und überhaupt Unprofi in jeder Beziehung, der dann einfach losgemacht hat. Unradio war ich auch. Ja, aber du hast sozusagen ja als Klangkünstler und Radiomensch eine gewisse Vorgeschichte gehabt, schon bei Hör 1, mit einer Stunde Sendung in der Woche und landest dann in diesem Laden mit uns und noch vielen anderen Gesellschaftern, die sich ja auch nicht sonderlich gut miteinander verstanden haben. Ja, gab schon Probleme, ja, das ist richtig. Ja, es gab da so gewisse Missverständnisse, weil ich habe es ja verstanden, also weil es waren halt sehr alternative Ansätze, ja. Nur das Problem bei Wirtschaftlichkeit ist halt, man kann nur das ausgeben, was man einnimmt an Geld. Und dieses Radio machen war damals, also das Problem war natürlich auch so ein kleines bisschen, dass diese deutsche Gründlichkeit dazu führt, dass alles immer ganz viel Geld kostet, also man könnte es auch billiger machen, aber das war nicht möglich, weil diese Gesetze waren so, dass man ganz teures Equipment brauchte und alles war alles richtig extrem. Ja, also wir haben ja hier zahllose Panels gehabt in den letzten zwei Tagen. Das letzte ging dann auch um die Frage, woran ist denn Radio 100 eigentlich zugrunde gegangen? Da war erstaunlich einhellig die Meinung, dass uns einfach die Kraft zur Professionalisierung an einer gewissen Stelle gefehlt hat. Das hat natürlich auch mit Geld zu tun. Nicht nur die Kraft der Professionellen, es war einfach auch der naive Blick und ideologisch eingefärbte Blick, der leider sehr, sehr stark vorgeherrscht hat. Und das gab nicht die Möglichkeit, frei zu überlegen, wie kann man denn Geld verdienen mit dem Ding. Und Professionalität hat natürlich gefehlt, das ist klar, aber das war kein Wunder, aber die hätte man ja lernen können. Nur wenn man nicht bereit ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie man Geld verdienen kann, dann geht es natürlich nicht. Und das war damals schon ein Problem. Wir lassen es mal so stehen. Wir lassen es so stehen. Ist okay. Ich meine, Radio 100 ist eben nicht... Die Zeit heilt alle Wunden. Aber Radio 100 ist eben nicht eine Geschichte, sondern es ist viele Geschichten. Ich sehe auch Hans schon den Kopf schütteln. Das ist aber auch eine Dimension, die, finde ich, im Rahmen von so einem Festival auch vorkommen muss, dass es eben nicht eine Geschichte gibt, sondern ganz viele. Und es gibt eben auch deine. Jetzt nähern wir uns tatsächlich langsam aber sicher dem Höhepunkt der ganzen Geschichte. Wollen wir ja. Den Barschel unbedingt hören. Also ja, natürlich wollen wir den Barschel hören. Auf jeden Fall. Auch wenn, ich muss jetzt noch mal gucken, darf ob wir ich, das... Darf ich die Geschichte erzählen, ja, natürlich, wie das war? Das, darfst du diese Geschichte erzählen. Ich muss noch mal gerade dem Gregor sagen, deine das ist Hand die... hat mich gerettet. Ja. Das ist die A9, bitte. Aber warte, noch nicht. Nein, nur, dass er das einkühlen kann. Ja, alles gut. Ich will erzählen, wie das war. Der Hans kam mit diesem Band an, also das ist gewesen zu Zeiten der Barschel-Affäre und es war nur die Rede von Basel und Hans kam an, zu der Silvestersendung war das, ne? Dass er jetzt jedes Noun, jedes Substantiv und jedes Adjektiv und jedes Verb. Jedes Substantiv und die zusammengesetzten Substantive durch Barschel und Barscheln ersetzt hat. Das war die Neujahrsansprache von Helmut Kohl. Ja, in dem gleichen Zusammenhang, genau. Ja. Und ich habe das nur angelesen, was er da vorhat, und habe gewusst, das wird irgendwie schwierig. Und wir saßen ja in einem Raum und Sambi war unser Tonmeister, der auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches saß. Und ich habe zu Sambi gesagt, Sambi, pass auf, es wird jetzt schwierig. Du darfst nicht lachen, weil sonst kann der Hans das nicht lesen. Und Sambi, nein, ich lach sowieso nicht. Ich bin ganz cool. Jedenfalls fing der Hans an zu sprechen und nach zweimal dem Wort Barschel lag Sambi auf dem Boden. Ja, nicht nur ich, also wie gesagt, ich empfehle es über Kopfhörer. Und weil man Hans, verschiedene Kämpfe im Hintergrund hören kann. Wir können es ja gleich hören, und ich neben Hans sitzend, ich habe ihn dann gequetscht, damit der nicht lachen musste, was bedingt funktioniert hat. Ja, man muss aber, es hat ja diese Dimension, aber die Barschel-Affäre war ja 87 auch wirklich ein Hammer. Das muss man auch sagen, Bauchenhammer, ne? Also das war schon eine kogeniale Idee. Die Kohl-Rede, die das Thema ja ansonsten vollkommen ignoriert hat, auf diese Art und Weise sozusagen auch nochmal inhaltlich in eine andere Dimension zu heben. Wir hören uns das jetzt einfach an. Ja. Ja, viel Spaß uns allen am Radio und uns unter den Kopfhörern. Genau, wir lachen natürlich nicht. Liebe Landsbarschel, in wenigen Barscheln geht ein Barschel zu Barschel. Eine gute Barschelei des Barschelns kann uns alle froh stimmen. Für mich ist das wichtigste Barschelnis dieses Barschels: Die Vereinigten Barschel von Barschel und die Barschel-Union haben sich über das Abbarscheln ihrer atomaren Mittelbarschel-Barschel geeinigt. Zum ersten Barschel in der Barschel wird jetzt eine ganze Barschelei von Barscheln beseitigt. Dieser Barschel-Abbarschel ist ein Barschel, das neue berechtigte Barschelungen wecken kann. Pardon. Dass nun ein Barschel gemacht wurde und Barschels verschrottet werden, ist auch ein Barschel unserer Barschelei, die wir mit Barschelkeit und Nachbarscheln in den letzten Barscheln betrieben haben. Natürlich müssen diesem ersten Barschel weitere Barschel folgen. Wir sind uns bewusst, dass die Barschelung eines Barschels noch nicht die politische Barscheligkeit ändert. Barschel und Barschel für alle Barschel. Ein gerechter, ein sicherer und ein dauerhafter Barschel wird nicht allein das Barschelnis von Barschel, Barschel und Abbarschelung sein. Barschel beginnt in den Barscheln der Barschel. Wo die Barschel sich um Barschel bemühen, wo sie Barschel lässt, Barschel sie im Barschel tragen. Dort wollen sie zueinander kommen. Wollen einander begegnen, darum ist es so wichtig, dass sich die Barschel zwischen Barschel und Barschel immer weiter öffnen. Ich habe General Barschel Barschelecker bei seinem Barschel in Barschel unmissverständlich gesagt, dass wir uns mit Barschelung niemals abfinden werden. Wer wirklich Barschel will, der muss im eigenen Barschel Barschel wahren. Der muss dazu sagen, dass Barschel kein Barschel der Barschelei ist. Das gilt für die Außen- wie für die Innenbarschelei. Das Barschel auf friedliche Barschelung ist im Grundbarschel verankert. Niemand will es antasten. Unfriedliche und gewalttätige Barschelionen stehen nicht unter dem Barschel der Verbarschelung. So, wir hoffen die Wirkung setzte so unmittelbar ein wie bei uns. Große Freude hier am Tisch. Ganz tolle Nummer, Hans. Herzlichen Dank. Hans Hütt sitzt uns ja auch gegenüber. Du gehst gleich mit dem Nachtblock auf Sendung. Das ist wirklich ein Radio 100-Highlight der besonderen Art gewesen. Ich erinnere mich auch wirklich an diesen eigenen Kampf gegen das Lachen, wie selten in meinem Leben an der Stelle. Das Ganze fand im Rahmen einer Sendung statt, wo wir uns ja mit der Frage, was hat Herr Kohl denn da eigentlich zu Silvester erzählt, auf vielfältige Weise genähert haben. Eine der wenigen Dinge, eine wenigen Sendungen, wo ich damals auch mit dabei gewesen bin. Das war eine sehr schöne Gelegenheit. Wir hatten ganz viele Künstler, die sich auf verschiedenen Wegen in der Sendung meldeten und unmittelbar auf die Kohl-Rede davor reagierten, die ja, und das muss man dazu sagen, im Vorjahr vom dann noch Vorjahr zum zweiten Mal abgespielt worden war. Also wir hatten 1986 die interessante Situation, dass die Kohl-Rede von 85 schon gelaufen war. Und das noch in der Mischung mit der Barschel-Affäre und eben dieser Form von Verarbeitung von Hans war natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, das auch noch auf einer zweiten Ebene zu machen. Hans-Peter, du hast dich damals auch an der Kohl-Rede versucht oder vielleicht überhaupt die Kohl-Zeit. Ja, wir hören auch gleich deine Version der Kohl-Rede in Kurzfassung. Wie hast du das erlebt? Also ich meine, dieses inhaltsleere Gerede, ich habe es jetzt ja wieder gehört, hatte damals ja Konjunktur in der Form, die ich heute gar nicht so sehe. Also ich fand das ganz besonders, fast auch schon beklemmend, was der Mann da erzählt hat. Ja, das Schöne war halt eben, dass die ihn zwei Jahre hintereinander dieselbe Rede gespielt haben, weil das war so programmatisch. Besser konnte man es nicht sagen. Mehr muss man nicht sagen. War einfach schlichtweg zweimal dasselbe. Cool. Genau, du hast dann aus der 87er Version sozusagen die Kernthesen zusammengetragen, die wir jetzt gerne hören wollen. Wir hören noch ein Stück aus der Silvestersendung. Hans-Peter Kuhn meets Helmut Kohl. Ja. Dr. Helmut Kohl. Das Ereignis dieses Jahres zum ersten Mal in der Geschichte geht ein Jahr zu Ende. Das habe ich Ihnen nach meiner Wahl zum Bundeskanzler versprochen. Natürlich müssen diesem ersten Schritt weitere Schritte folgen. Dies ist entscheidend für die Kultur eines Landes. Wir Deutsche empfinden das ganz besonders stark. Ich habe Generalsekretär Honecker bei seinem Besuch in Bonn unmissverständlich gesagt, eine gute Botschaft kann uns alle froh stimmen. Niemand ist im Grundgesetz verankert. Es schmerzt uns alle. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Landsleute, wir haben Grund, wenn auch nicht kurzfristig. Entscheidend ist, dass wir die innere Kraft aufbringen, Ja zu sagen, glückbringendes Jahr 1986, 1987, 1988. Meine Damen und Herren, zum Jahreswechsel sprach Bundeskanzler Helmut Kohl. Bundeskanzler Helmut Kohl in der Bearbeitung von Hans-Peter Kuhn. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart. Es war eine erhellende und schöne Diskussion. Ich muss euch natürlich fragen, Audionauten, jetzt gibt es sie seit 26 Jahren nicht mehr. Bräuchten wir heute so ein Programm? Weiß ich nicht. Also ich muss gestehen, dass ich wenig Radio höre. Ich habe keine Ahnung. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nico, du hast sofort gesagt, ja, brauchen wir? Ja, brauchen wir unbedingt. Ich höre diese Ansätze, die wir damals hatten, die höre ich nirgendwo. Und das ist auch dasjenige, was du gesagt hast, dass man alles ernst nimmt, was es so an Töne gibt und dass man das auch so vermittelt. Juliane kommt gleich dran, kannst du den Sender vorstellen, der sowas bringen sollte? Wer wäre das heute? Wo siehst du das Programm, wenn nicht bei Radio 100? Na, vielleicht bei Byte FM oder so. Ja, okay. Juliane? Was ich toll fände, wenn es diesen Namen weitergeben würde. Ja. Weil das ist einfach ein Name, der Programm ist und der irgendwo wieder auftauchen müsste. Also mich würde es total freuen, wenn Leute nochmal mit dem anarchistischen Durcheinander, mit dem wir das damals gemacht haben, weil ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Ne? Es war anarchistisch und es war sehr spontan und es war, wir machen das, wie wir uns das vorstellen, ohne irgendwie zu sagen, ja, wir haben die große Theorie dahinter. Und das drückt sich auch in dem Namen aus. Und der sollte weiter bestehen. Das ist auch echt eine Marke. Ne? Die Audionauten ist eine Marke, wie sie, glaube ich, bei Radio 100 sonst wenige Sendungen erlangt haben. Jetzt muss ich mal unserem Techniker signalisieren, welches Fall wir als nächstes brauchen. Wir haben nämlich noch eine Weltpremiere, zumindest im Radio, vor uns. Wir hören jetzt Hans-Peter Kuhn, Randy Newman singen in einem Arrangement von Johannes Schmölling. Ganz schöne Nummer. Von dir, Johannes, von dir vielleicht auch noch ein Schlusswort. Könntest du dir sowas wie die Audionauten noch mal vorstellen? Ja, immer. Na, der Spaß, der Spaß und ich sage auch der Spieltrieb, den man dafür ja letztlich auch braucht, ist immer noch da. Vor allen Dingen die Ernsthaftigkeit, mit der wir an diesen Dingen gearbeitet haben, die haben wir heute gar nicht so angesprochen, aber es war viel Arbeit, aber es war eine tolle Arbeit und ich würde jederzeit wieder dafür arbeiten, ohne Frage. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank an Johannes Schmölling. Vielen Dank auch an unsere Technik natürlich, Gregor und Tim. whatever. Hier, hier war Frank Holzkamp, ja. Genau, Sambi. Ja, danke an Sambi. Der, weil der Audionauten-Fan, der sich endlich mal die Sendung hat gönnen können, nach 26 Jahren, die es damals nicht gegeben hat. Ich verabschiede mich auch. Hier ist Randy Newman in der Interpretation von Hans-Peter Kuhn und Johannes Schmölling. Und anschließend viel Spaß mit dem Nachtflug. Der Hans sitzt hier schon. Yes, baby, I've been drinking. I shouldn't come by, no. Oh, well, I found myself in trouble, darling, and I had nowhere else to go. Got some whiskey from a barman, got some cocaine from a friend, and I had to keep on moving, baby, till I was back in your arms again. Guilty. Baby, I just can't stand myself. I need some whole lot of medicine, darling, for me to pretend that I'm somebody else.